1. Abraham reist von diesem Ort in die Sudlitz Region und ließ sich zwischen Cades und Sir Nieder, wo bei er auch einige Zeit in Gerar verbracht. 2. Abraham behauptet jedoch von seiner Frau Sarah, siei seine Schwester, daraufhin ließ Abimelech, der König von Gerar, Sarah zu sich holen. 3. Doch in der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sprach zu ihm, du wirst sterben wegen der Frau, die du genommenest, denn sie ist verheiratet. 4. Die Abimelech jedoch nicht nachgekommen war, entgegnet er, Herr, wirst du wirklich ein unschuldiges Volk vernichten? 5. Selbst hat mir gesagt, sie ist mein Schwester, und auch sie hat bestätigt, ist mein Bruder. Ich habe dies in der Aufrichtigkeit meines Herzens und mit reinen Handen getan. 6. Gott erwidert ihm im Traum ich weiß ebenfalls, dass du dies in der Aufrichtigkeit deines Herzens getanest, und ich habe dich dafür bewahrt, dich und mir zu versündigen, deshalb habe ich nicht zugelassen, dass du sie beruhest. 7. Gib dem Mann nun seine Frau zurück, denn ist ein Prophet und Wort für dich bieten, damit du am Leben bleibst. Wenn du sie jedoch nicht zurückgibst, sei dir gewiss, dass du und all dein Angehorigen sterben werdet. 8. Am nächsten Morgen rief Abimelech fru all seine Diener zusammen und erzählt ihnen als, was geschehen war, daraufhin werden die Männer von großer Furcht ergriffen. 9. Abimelech ließ Abraham rufen und fragte ihn, was es du uns angetan? Welch unrecht habe ich dir zugefügt, dass du solch ein großes über mich und mein Königreich gebrachtest? Du hast etwas getan, das niemals hat geschehen dürfen. 10. Abimelech fragte Abraham weiter, was war dein Absicht, als du so gehandeltest? 11. Abraham antwortet, ich dacht, dass an diesem Ort kein Gottesfurcht vorhanden ist, und sie werden mich wegen meiner Frau toten. 12. Außerdem ist sie tatsächlich mein Schwester, die Tochter meines Vaters, wenn auch nicht die Tochter meiner Mutter, und sie wird mein Frau. 13. Als Gott mir aus dem Haus meines Vaters wandern ließ, sagt ich zu erweis mir dies Gunst, überall, wohin wir kommen, sage, ich sei dein Bruder. 14. Daraufhin nahm Abimelech Schaf, Rinder, männlich und weiblich Sklaven und gab sie Abraham, zudem gab ihm seine Frau Sarah zurück. 15. Abimelech sagt zu Abraham, mein Land steht dir offen, lass dich nieder, wo es dir gefällt. 16. Zu Sarah sagt ich gebe deinem Bruder tausend Silberstück, die soll dir als Entschädigung dienen vor allen, die bei dir sind, damit du vor jedermann als unschuldiger wiesen wirst. 17. Abraham betet daraufhin zu Gott, und Gott heilte Abimelech, seine Frau und seine Sklavinnen, so dass sie wieder kinder bekommen konnten. 18. Denn Jahwe hat wegen Sarah, der Frau Abrahams, Alfrauen in Abimelechs Haus unfruchtbar gemacht.